Manchmal will mein Glaube wanken, Mond, die Sonne scheint mir fern. Doch dann hör ich in Gedanken leise rufen meinen Herrn. Siehe, ich bin immer bei dir, werde stets ein Führer sein. Toben auch des Lebens Stürme, traue nur auf ihn allein. Oftmals will ich mutlos klagen, ob des Feindes List und Macht. Doch da hör ich Jesus sagen, Blick aufs Kreuz, es ist vollbracht. Siehe, ich bin immer bei dir, werde stets dein Führer sein. Toben auch des Lebens Stürme, traue nur auf ihn allein. In den bangen Erdenstunden ist mir Christus Fels und Hort. Find ich Trost in Jesu Wunden, volles Heil in seinem Wort. Siehe, ich bin immer bei dir, werde stets ein Führer sein. Toben auch des Lebens Stürme, traue nur auf ihn allein.